Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de. Wunderbar, Aufrechnung läuft. Ja, anwesend sind Ralf, Steffi, Alex, Jörg und Daniel, Carsten, Fitz und Chrissy sind entschuldigt. Beschlussfähig sind wir damit, wenn ich mich nicht irre. Protokoll von der letzten Sitzung. Hat noch irgendjemand was dazu anzumerken? Ja, mehrere Leute haben gesagt, das wäre nicht auffindbar gewesen. Deswegen, Protokolle sind immer eigentlich nachzulesen über Kategorie-Vorstandsprotokolle. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das war in der Kategorie nicht sichtbar. Das hat Steffi auch gerade da gesucht und nicht gefunden. Das verstehe ich nicht. Also wenn ich da draufklicke, finde ich die alle immer. Ich hatte ja auch sofort... Halt nicht. Alle sind da, nur das letzte nicht. Der Witz ist, ich hatte Alex angeschrieben, deswegen, weil ich es halt auch nicht gefunden hatte nach dem Veröffentlichen, und er hat mir eine Mail zurückgeschickt mit einem Screenshot, da war es drin. Braucht man wohl Adminrechte für. Wahrscheinlich. Okay, dann muss ich das Problem nochmal untersuchen. Alles klar. Und inhaltlich, wie sieht's da aus? Oder wollt ihr noch Zeit haben, das zu lesen? Nein, ich bin einverstanden. Nö, ist in Ordnung. Gut, ich werde mich enthalten, weil ich bei der Sitzung nicht dabei. Ansonsten, Alex? Ja, ist okay. Okay. Bericht vom Landesvorstand. Da gehen wir mal durch. Haben wir jetzt schon und einige tragen gerade noch nach. Statistikbericht wird gerade auch nachgetragen, wie ich sehe. Wunderbar. Dann sind wir schon beim aus dem Request-Tracker. Allgemeines, aus dem Request-Tracker haben wir gar nichts? Nein. Okay, dann sind wir schon bei Anträge an den LVOR. Ticket 66510, Antrag zur nächsten Vorstandssitzung von Michael. Der LAVOR möge beschließen, dass Aufstellungsversammlungen zur Wahl der Direktkandidaten zur Bundestagswahl BTW 2013 vor der Aufstellungsversammlung der Landeslistenkandidaten am 26. und 27.01. in meiner Zeit nicht stattfinden dürfen. Kurze Beschreibung. In den Vorstandssitzungen vom 10.10. und 24.10. wurde das Thema Aufstellungsversammlung zur Wahl der Direktkandidaten Bundestagswahl 2013 unter dem Punkt Sonstiges behandelt und die Ablehnung von AVs vor dem LPT am 26.27.2013 als Beschluss im Protokoll festgehalten. Das stellt einen Verstoß gegen die gültige Geschäftsordnung des Landesvorstandes Nordrhein-Westfalen, § 3 vom 28.07.2011 dar. Zitat aus der GO, Beschlüsse können nur in spezifischen Tops und nicht unter Sonstiges gefasst werden. Da die Haltung des Vorstandes in meinen Augen einem Verbot gleichkommt und ein massiver Eingriff in die Gestaltungsmöglichkeiten der Basis ist, beantrage ich, das Thema als ordentlichen Top zur Abstimmung zu stellen. Jemand einen Kommentar dazu? Ja, also ist schon so, dass es in der Geschäftsordnung so drin steht. Allerdings können wir Beschlüsse jederzeit auch im Umlauf tätigen. Insofern haben sämtliche Beschlüsse, die wir unter Sonstiges fassen, immer auch den Charakter von Umlaufbeschlüssen. Insofern sehe ich an der Rechtmäßigkeit unserer Beschlüsse keine Beanstandung. Ja, das sehe ich auch so. Das ist im Prinzip ja ein kleiner Widerspruch quasi in der Geschäftsordnung. Dürfte ich dazu was sagen? Also ich bin der Antragsteller. Aber klar doch. Ja, okay. Na, erstmal, also ich finde es schon ziemlich heftig, wenn also den Leuten an der Basis quasi verboten wird, Aufstellungsversammlungen abzuhalten, weil wir halt auch Termine haben und uns irgendwie organisieren müssen. Und das ist besonders eben in großen Kreisen nicht ganz so einfach, zumal wir uns ja dann auch noch mit den Erftstädtern, mit dem Rhein-Erft-Kreis und mit den Leuten aus Hürth und Brühl kurzschließen müssen, was wir mittlerweile ja auch getan haben. Also von daher, ich halte das wirklich für eine wichtige Sache, weil es, wie gesagt, in meinen Augen wirklich ein Eingriff auf die Gestaltungsmöglichkeit ist. Und deswegen fände ich es schon wichtig, wichtig, dass das eben auch als Beschluss des LAFO rausgestellt wird. So unter ferner Liefen, so eine Entscheidung zu treffen, finde ich, ja, ein bisschen schofel. Vielleicht hast du vorhin das nicht ganz verstanden. Doch, ich habe das schon verstanden. Das ist, also es gilt als Beschluss, aber es wird also quasi in einem unformatierten Text ganz weit unten irgendwo versteckt. Und also ich finde es nicht korrekt. Also wir müssen nirgendwo eine Formatierung in dem Protokoll machen. Können das auch hintereinander wegschreiben. Wir könnten das auch schreiben wie die Römer, ohne Leerzeichen. Also bitte, jetzt an der Formatierung über den Inhalt irgendwas festzumachen, ist einfach aussagelos. Wir haben zweimal sehr intensiv über dieses Thema in der Vorstandssitzung diskutiert, haben das zweimal abgestimmt und sind zweimal zum selben Ergebnis gekommen. Ich glaube, das reicht, um dem Angemessenheit wirklich zu unterstellen. Des Weiteren ist es nicht die Verantwortung der Kreise, diese Aufstellungsversammlung durchzuführen, sondern die Verantwortung des Landesvorstands bzw. des Landesverbands. Und insofern habt ihr da keine Beschlüsse oder sonstige Sachen, die für euch da irgendwo Einfluss haben könnten. Eure Kreismitgliederversammlungen sind nicht dafür weisungsberechtigt, eure Beratenbüros sind nicht dafür weisungsberechtigt. Es ist der Landesverband und insofern der Landesvorstand, der diese Sachen zu organisieren hat. Und der muss seine Arbeitsplanung auch so machen, dass er diese Sachen auch bewerkstelligen kann. Und diese ganzen Sachen haben wir in Rechnung gezogen, als wir den Beschluss gefasst haben und jetzt hier mit den Worten unter ferner Liefen die Art des Beschlusses so runterzuziehen, halte ich für völlig unangemessen. Zumal das ja auch sehr umfangreich nochmal über die NRW-Info kommuniziert wurde, dass wir das getan haben und auch extrem ausführlich begründet wurde, warum wir das so getan haben. Ja, zu der Begründung kann man stehen, wie man will, meiner Meinung nach. Da steht nicht viel Konkretes drin, was da über die Mailingliste gegangen ist. Das fand ich schon sehr konkret. Ja, gut, da kann man eben unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir haben uns ja auch selber schlau gemacht und den Arbeitsaufwand mal abgefragt bei der Bundes-IT. Gemacht werden muss es sowieso irgendwann. Und die Postleitzahlen der einzelnen Kreise zusammenzufassen und einen Datenbankdump zu machen, ist jetzt nicht so der Wahnsinnsakt. Es ist eure Entscheidung. Und wenn ihr sagt, wir schaffen das arbeitsmäßig nicht, dann ist das eben so. Und ich möchte nochmal sagen, wir haben ja auch nicht weiter rumgejammert oder sonst was gemacht. Es geht mir eben nur darum, dass der Vorstand eben klipp und klar sagt, nein. Dann ist ja alles gut. Mehr steht in dem Antrag auch gar nicht drin. Das wollte ich nur nochmal geklärt haben. Also wenn ihr euch jetzt hinstellt und sagt, okay, das ist alles regelkonform, das reicht, dann ist das eben auch so. Da habe ich auch kein Problem mit zunächst mal. Okay, was ich noch dazu sagen wollte, dass zu deiner Aussage, das ist ja kein großer Aufwand. Es geht halt darum, wir haben ziemlich viel anderes auch noch um die Ohren und du musst die einzelnen Pakete, die alle zu tun sind, betrachten. Da ist jetzt Bundesparteitag, dann die Vorbereitung für die Aufstellungsversammlung der Landesliste und so weiter. Dementsprechend muss man einfach Prioritäten setzen. Ja, dann tut das auch klipp und klar. Und ich glaube, das haben wir auch klipp und klar getan. Gut, wenn euch das so reicht, dann ist das auch nicht weiter zu beanstanden. Ich habe meinen Antrag gestellt und habe euch die Gründe, weswegen ich das getan habe, erläutert. Wenn ihr sagt nein, dann ist das so. Okay. Von den anderen noch irgendetwas dazu? Nein. Gut, dann können wir kurz über den Antrag abstimmen. Irgendjemand für den Antrag? Ich beantrage die Abweisung des Antrags. Okay, Alex beantragt Abweisung des Antrages. Ich stimme dem zu. Ich auch, weil wir das schon beschlossen haben. Gut, Daniel hatte ich auch gehört, Steffi auch. Jörg, ich hatte dich. Steffi hat mich auch gehört. Ja. Okay, alles klar. Also weisen wir den Antrag ab. Die Begründung haben wir ja eigentlich schon da drin stehen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Antrag, dem Finanzantrag. Antrag auf Mittel aus dem Budget des Ennepe-Ruhr-Kreises von Martin von Böhlen, Ja, also das ist ja ein ziemlich großer Betrag. Und in Anbetracht dessen, dass jetzt hier für dieses Jahr noch kein großes Budget geflossen ist aus dem Ennepe-Ruhr Kreis, ist das durchaus drin. Wir haben genügend Mitglieder, das ist also gedeckt. Allerdings weiß ich aus dem Ennepe-Ruhr Kreis, dass das nicht unbedingt die Zustimmung der Piraten im Kreis findet und als Geldverschwendung angesehen wird von einem großen Teil der Mitglieder. Deswegen, wir haben hier einen Konflikt mit der Landessatzung. Die Landessatzung besagt, dass wir, die Landessatzung besagt, dass wir diese Anträge grundsätzlich stattgeben sollen und triftige Gründe quasi dann halt dementsprechend dagegen stehen müssten, wenn wir das abweisen. Ich würde bitten, diesen Antrag zu vertagen. Und der Grund für die Vertagung ist, am 16.11. findet im Ennepe-Ruhr-Kreis eine Mitgliederversammlung statt. Und ich werde selber auch dort sein, weil ich die Akkreditierung durchführen werde. Und da würde ich gerne über diesen Antrag auf der Kreismitgliederversammlung nochmal sprechen. Und dann würde ich auch gerne das irgendwie zu einem Thema machen für den Vorstand, vielleicht für das Land, weil wir haben das Problem, dass halt in verschiedenen Flächenkreisen, wo halt unterschiedliche Stammtische, unterschiedliche Städte auch vorhanden sind, die unter Umständen halt nicht miteinander so gut kommunizieren, aber über ein und dasselbe Budget verfügen, die sich gegenseitig das Budget entziehen können. Und da brauchen wir eine Regelung. Und der Vorschlag wäre halt, dass wir die Kreismitgliederversammlung bitten, einen Haushaltsplan aufzustellen für das Geschäftsjahr, woran wir uns orientieren können. Und im Fall, dass das, dass die Anträge deutlich von den Haushaltsplänen abweichen, wir dann gegebenenfalls halt die Büropiraten nochmal bitten können, da nachzuhaken. Ich bin mir dessen bewusst, dass das wahrscheinlich ein sehr großer Konflikt mit der Landessatzung ist, aber ich halte es für ein Gebot der Fairness, das so zu regeln. Finde ich prinzipiell auch ganz gut, zumal wenn jetzt echt in absehbarer Zeit eine Mitgliederversammlung dort stattfindet, dann ist das ja auch etwas, was die ne, dort wirklich so konkret abstimmen können. Und dann ist das ja gegebenenfalls auch kein Problem. Ja, das würde ich auch unterstützen, weil wie gesagt, am 16. ist die Mitgliederversammlung. Also ich werde auch dort sein, so wie mein aktueller Kalender das sagt. Und der Alex hatte ja gesagt, dass momentan da halt auch Meinungsverschiedenheiten existieren, ob das notwendig ist oder nicht. Und dementsprechend sollten wir die eine Woche noch warten. Finde ich auch gut. Okay, dann vertagen wir das ja. Genau, dann würde ich vorschlagen, wir vertagen das auf die nächste Vorstandssitzung oder auf Umlaufbeschluss hinterher. Gut, dann haben wir Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteil. Formell müssen wir es doch trotzdem abstimmen dann, ne? Die Vertagung. Ah, Entschuldigung. Okay. Ich stelle den Antrag auf Vertagung dieses Antrages, Ticket 66456. Wer ist dafür? Ich. Ja. Wer? Vertragen. Also auch dafür, dann sind wir einstimmig dafür. Gut, Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteil. Da brauchen wir nicht viel zu sagen, ne? Und schon umreißen, um was es geht. Also, es sind einige Personalfragen, die wir besprechen müssen im Zusammenhang mit Unterstützern von Vorstandshelfern und so weiter und anderen Parteimitgliedern. Und ja. Okay, sollen wir das jetzt an dem Tagesordnungspunkt machen oder ans Ende stellen? Ans Ende. Okay, was sagen die anderen? Ja, stellen wir nach hinten einfach. Ja, finde ich gut. Erstmal das Pflichtprogramm durchackern und dann gucken wir jetzt mal. Okay, dann kommen wir zum Kaperbrief 2012-4. Stopp, ihr habt ja noch nicht abgestimmt. Ach so, alles klar, den Antrag können wir ja schon, genau, Entschuldigung. Okay, der Antrag ist auf nicht öffentliche Sitzung. Ich formuliere ihn jetzt so, ans Ende des öffentlichen Teils zu setzen. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen, einen nicht öffentlichen Teil ans Ende der öffentlichen Sitzung zu setzen? Ich. Dafür. Dafür. Ja. Na gut, ausnahmsweise mal. Alex hat seine Stimme verloren. Nein, ich habe ja gesagt. Dann habe ich meine Ohren verloren. Entschuldigung. Dann kommen wir zum Kaperbrief 2012-4, Antrag von Stefan Müller. Der Vorstand möge beschließen, für ca. 800 Euro brutto die Kompass-Ausgabe 2012-4, wie letztes Mal mit ca. 5.000 bis 7.000 Stück, Menge abhängig von Gesamtdruckauflage und Beteiligung anderer LVs mit dem Hauptthema Inklusion und Bildung anzukaufen, um die politische Arbeit der Piratenpartei NRW zu fördern. Freie Hauslieferungen an Lager Wuppertal inklusive. Lager Wuppertal wird nicht klappen, weil das existiert ja nicht mehr. Ja, das ist in der Tat ein Problem, weil ich weiß auch nicht, inwieweit das Lager in Dortmund uns überhaupt zur Verfügung stellen würde für so eine Anlieferung. Ja, das müssten wir grundsätzlich klären, dann wo es hingeliefert werden kann. Kann ich da was zu sagen? Ja. Das Lager in Soest ist mehr als groß genug. Einziger Haken ist, müsste eine genaue Lieferzeit haben, weil der Verwalter, der früher die Sachen angenommen hat, das nicht mehr macht. Das heißt, es müsste jemand vor Ort sein, der das annimmt und dann reinschleppt. Also das Problem ist, also in Wuppertal, die konnten nie so genau ein Zeitfenster nennen. Die sind mal ganz früh gekommen, mal eher nachmittags. Das ist halt bei so einer Spedition nicht immer ganz klar, wie das so läuft. Ja, ich würde erstmal fragen überhaupt von der Menge. Wie viel sind denn von dem Kompass 2012-3 weggegangen? Das wollte der Carsten, okay, glaube ich, noch sagen. Ja, weil ich bin mir da nicht sicher, ob das auch wirklich alles weggegangen ist. Ja, ein paar sind noch da. Weil darüber würde ich auch gerne entscheiden, wie viel wir jetzt dann auch bestellen. Ja, also die gleichen Bedenken hatte Carsten halt auch mit der Menge. Allerdings haben wir, glaube ich, unten drunter auch noch irgendwo so einen Antrag vom Christoph aus Krefeld, der halt auch beantragt, 5.000 Stück zu besorgen. Ja, genau, richtig. Das Ticket 66684. Ja, ich denke, aufgrund des guten Preisangebotes, was wir jetzt zum BPT haben, können wir da fast auf die gleiche Menge zurückgehen, die wir letztes Mal genommen haben. Ja, ich denke auch, also vor allen Dingen die Werbemittel sind ja jetzt momentan nicht allzu üppig. Wir haben zwar den Imageflyer und so alles drin, aber ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir da auch was haben wieder, was die Leute auch in die Hand nehmen können und Interessenten mitgeben können. Was war die Summe beim letzten Mal? Wie viele haben wir beim letzten Mal bestellt? Ich glaube 10.000 Stück. Und was haben wir gezahlt? 900 oder sowas? Ja, so um den Dreh. Dann hatte ich jetzt richtig verstanden, ihr würdet wieder dieselbe Menge bestellen wollen? Ich weiß es nicht. Also ist denn ja hier 7.000 angeboten worden. Also in meinen früheren Gesprächen mit Stefan war es so, dass er gesagt hat, ja, aufstocken kann man immer. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in diesem einen Fall auch so ist, weil er mit den ganzen Sonderkonditionen, das ist noch nie aufgetaucht, sowas. Ja, gut. Jetzt müssten wir uns eigentlich als allererstes auf die Menge einigen. Wir haben zwei Anträge, einmal wird 5.000 bis 7.000 und der andere Antrag ist 5.000. Und ihr hattet jetzt noch vorgeschlagen, eventuell auch mehr zu bestellen. Also ich würde dem Antrag, so wie er ist, eigentlich zustimmen. Also dem ersten, 5.000 ja. bis 7.000. Ja, wie gesagt, hängt ja von der Druckauflage ab und dann ist das, also ist der andere ein bisschen, ein bisschen schwieriger, sage ich mal so. Dann würde ich doch vorschlagen, wir machen jetzt den Antrag und den zweiten Antrag nacheinander. Vielleicht erübrigt sich der zweite und ansonsten haben wir den zweiten halt noch im Anschluss. Irgendeine Gegenrede? Also stimmen wir jetzt über 7.000 Stück ab zu 800 Euro. Genau, das würde ich vorschlagen. Nehmen wir die dann auf dem BPT ab und sparen uns den Versand? Ja, kann das auch auf dem BPT geliefert werden? Das stand jetzt zuletzt in der E-Mail drin, die wir bekommen haben von einem, der das an die Landesvorstände geschickt hat. Ah, okay. Also normalerweise ist die Lieferung sowieso frei Haus. Ja, es würde dadurch aber nochmal, weil die dann eine größere Menge an den BPT liefern würden, würde es dann nochmal günstiger werden, was war das, 10% oder 20% sogar. Ja, und wir könnten sie sofort dann auch in die Regionen verteilen auf dem BPT. Eben. Okay. Gut, aber der Antrag, da geht es ja jetzt hauptsächlich erstmal um die Menge. Und dann sollten wir danach mit denen abklären, ob die es am BPT dann liefern können. Sonst noch Anmerkungen? Sonst würde ich jetzt gerne den Antrag zur Abstimmung nehmen. Okay, da war noch was? Ja, nur ganz kurz, ich habe die Rechnung gefunden. Also wir hatten definitiv 7000 Stück beim letzten Mal für 850 Euro. Alles klar. Also haben wir jetzt noch einen kleinen Rabatt bekommen. Gut. Genau. Wenn jetzt ansonsten nichts mehr zu diskutieren gibt bei dem Antrag, stelle ich jetzt diesen Antrag. Vorgelesen habe ich ihn ja soeben schon mal. Und zwar den Kompass in einer Stückauflage von 7000 Stück zu bestellen und die Lieferung im Idealfall zum Bundesparteitag. Und das klären wir im Nachgang mit dem Antragsteller. Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Ich enthalte mich. Dann gehe ich davon, alle anderen sind dafür. Damit ist der Antrag angenommen. Und damit können wir den zweiten Antrag im Prinzip abweisen, weil er schon Makulatur ist. Welchen zweiten Antrag meinst du? Wir haben noch einen Antrag, und zwar, das ist... 58. Ja, ich sehe es gerade, Entschuldigung. Genau, und da war eine Stückzahl von 5000 Kompasse zu bestellen und der ist ja dann nichtig geworden. Einstimmig abgewiesen? Genau, da ist die Frage, ist jemand dagegen, den abzuweisen? Ja, ich glaube, den brauchen wir gar nicht mehr abweisen, der hat sich ja erübrigt, oder? Ja, wird aufgehoben durch den einen, ne? Ja, genau. Möchte noch jemand was dazu sagen? Ansonsten streichen wir den. Ihr könnt den Antrag nicht einfach streichen, ihr müsst den abweisen, weil er nicht zur Abstimmung steht. Okay, dann stelle ich den Antrag, diesen Antrag abzuweisen mit dem Ticket 66684. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand? Antrag auf Abweisung angenommen. Dann kommen wir zu dem nächsten Antrag. Fracking in Bayern. Ja, das ist ein Ticket, das eben reinkam. Jemand bittet uns darum, so eine Fracking-Initiative, Anti-Fracking-Initiative in Bad Ensdorf im Chiemgau Bayern wohl irgendwie zu unterstützen. Die haben es in den Veranstaltungskalender reingetan von NRW. Ja, wenigstens einer, der den mal nutzt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das jetzt promoten können, öffentlichkeitswirksam, dass sie da im Chiemgau was gegen Fracking unternehmen. Keine Ahnung. Ja, ist das ein Antrag? Die bitten ja um Unterstützung der Initiative. Ja, also wenn ich unterstütze, dann muss ich ja irgendwas aktiv machen. Insofern halte ich das schon irgendwie für einen Antrag. Die Frage ist, unterstützen wir das in irgendeiner Art und Weise? Kann auch sein, okay, wir sagen AG Öffentlichkeitsarbeit, AK Umwelt und Energie. Guckt mal, dass er denen da unter die Arme greifen kann. Oder wir sprechen mit Danebot oder mit Michael, irgendwie sowas. Ja, das ist halt die Sache, ne? Wir bitten um Unterstützung. Ja, toll, da kann ich jetzt drüber abstimmen. Wir unterstützen, aber welche Unterstützung wollen Sie denn, ne? Vorstand? Ja? Hatten wir nicht mal in NRW für den Wahlkampf diesen Fracking-Flyer gemacht? Ja, war nicht zum Wahlkampf, glaube ich, aber wir haben einen Fracking-Flyer, ja. Vielleicht sollte man die mal anbieten, vielleicht wollen die das haben. Ja, das ist das ja. Also ich würde vorschlagen, jetzt erstmal Kontakt aufzunehmen mit denen oder das an die an den AK Umwelt weiterzugeben, dass die Kontakt damit aufnehmen und mal nachfragen, welche Unterstützung sie denn brauchen. Im Prinzip können wir das nun weitergeben an den AK oder an Danenbach, weil das datiert auf 10.11. ist. Und selbst wenn wir da jetzt noch mit Flyer rumantieren würden, die neu drucken lassen würden oder weitergeben würden, ich weiß nicht, ob das auch bis zum 17. funktionieren würde. Also. Und Sie bitten ja um persönliche Teilnahme, wenn ich das richtig lese. Ja. Will jemand am 17.11. da runterfahren? Keine Zeit. Ja, ich nämlich auch nicht. Nee, kann ich auch nicht lassen. Dann würde ich diesen Antrag jetzt erstmal vorschlagen, an den AK Umwelt weiterzugeben. Vielleicht können die da in der Richtung ja was unterstützen. Gut, dann stelle ich jetzt mal den Antrag, diesen Antrag und die Bitte der Unterstützung an den AK Umwelt weiterzuleiten. Jemand dagegen? Jemand enthalten? Also alle dafür. Was ist das jetzt für ein Antragsstatus? Das ist eine gute Frage. Das ist kein Antrag? Das ist ein Antrag, wie Gesetze geschrieben werden, schwammig, dass man nicht weiß, was man macht, wenn man ihm zustimmen würde. Ja, im Prinzip haben wir diesen Status hier nicht drin, weil der Status wäre ja jetzt weitergeleitet an den Arbeitskreis. Genau, weitergeleitet. Müssen wir diesen Status also auch noch damit reinnehmen. Also ich würde den Status kein Antrag. Nein, es ist ja ein Antrag, da hat Alex ja recht gehabt. Wäre es korrekt, wenn man das Ganze unter vertagt laufen lässt, mit der Anmerkung, dass es weitergeleitet ist an den AK Umwelt zur weiteren Prüfung? Ja, dann haben wir auf jeden Fall nicht diese Fehlermeldung, dass der Status falsch ist. Deswegen. Genau. Ja, dann vertagen wir den, gucken beim nächsten Mal nochmal, ist dem allen entsprochen worden und dann ist das auch erledigt. Genau, Status auf vertagt und haben ja dabei geschrieben, dass wir es weiterleiten. Ich werde das jetzt dann auch dem AK zukommen lassen, wenn ihr möchtet. Jo. Gut, Finanzen, Politik, Sonstiges, Antrag an den LVOR. Das ist nur mein Dummy. Das ist dein Dummy, genau. Gerade noch erkannt. Dann hatten wir das mit den 5000 Kompassen und dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Also ich glaube, dass irgendwie noch einige Anträge im Vorstandsqueue rumliegen könnten. Irgendjemand hat vorhin auch jetzt gerade in Mumble hier noch im Chat gebeten, irgendwas, ich glaube Agitechnik hat einen Antrag reingebracht. Ist jemand hier von der Technik? Ich habe den Art eben gesehen. Eine Vorstandsqueue. Ah, der Timmy, habt ihr den Antrag bezüglich BPT-Anforderungen der AG Technik NRW schon bearbeitet? Wenn der Timmy nicht da ist, sag ich da vielleicht was zu? Bitte. Ja, gerne. Und zwar, das war das, weil wir wurden von der BPT-Orga gebeten, die Pressetechnik auf dem BPT zu organisieren. Und ihr wolltet dafür noch einen Antrag haben, damit wir die Hardware mit nach Bochum nehmen können. Und der wurde auch von einem der BPT-Orga-Leute eingereicht. Genau. Als lokaler Organisator vom BPT kann ich sagen, der Absender müsste Florenz Büschner gewesen sein. Ist ein Geheimnis, der macht die Main-Orga und hat die Mail vor, ich glaube, 3 Tagen rausgeschickt. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Entschuldigung, ich wurde gerade abgelenkt. Von wem war der Antrag? Florenz Dölschner. Ah, ich habe ihn, glaube ich. Ticket Nummer 66489. Aber ich will den sich einfach erstmal reinkopieren, Sekunde. Genau, Ticket 66489 wäre das. Ah, super. Also wir müssen noch mal einen Umgang mit dem Request-Tracker machen. Chrissy hat den wohl gefunden. Steffi auch und Fitz. Aber haben dann auch angefangen, fleißig darüber abzustimmen. Allerdings nicht in die Umlauf-Queue geschoben. Umlaufbeschlüsse-Queue. So finden wir den alle nicht. Also ich suche immer nur in der Umlaufbeschlüsse-Queue nach Anträgen, die ich abstimme. Ansonsten gehe ich davon aus, dass in der Vorstands-Queue nur Tickets liegen, die irgendwelche anderen Inhalte und nicht Anträge sind. Ich habe nicht aufgepasst, sonst schiebe ich die mal schon rüber. Also ich werde den jetzt mal rüberschieben. Danke. Dann gib mir eine Minute Zeit, dann kopiere ich es eben rüber. Danke, Claudia. Machen wir den jetzt mal live oder machen wir den einfach jetzt als Umlauf fertig? Also gib mir eine halbe Minute, maximal eine Minute, dann habt ihr ihn drin. Achso, okay, danke. Vielleicht können wir den ja einfach vorlesen. Hallo NRW-Vorstand, ich möchte der Förmlichkeit halber noch bei euch folgenden Antrag abgestimmt haben. Der Landesverband NRW stellt dem Bundesverband für den BPT 2012-2 die Netzwerktechnik des Landesverbandes zur Verfügung. Dabei wird die Technik nicht mit der Technik der BPT-Orga vermischt und kommt nur im Pressebereich zum Einsatz. So kann eine klare Trennung nach Beendigung des Parteitags sichergestellt werden. Um die Technik kümmert sich am Parteitag derzeit geplant zwei Mitglieder des Landesverbandes NRW, namentlich Kai Schmalenbach und Tim Reuter. So. Dazu eine Anmerkung von der Technik. Kai Schmalenbach wird sich darum nicht kümmern, sondern... Okay. Sondern der Tim Reuter, der Arndt und ich. Okay. Ist der BPT-Orga aber auch so bekannt? Gut. Also wer war ich jetzt gerade? Der bringt mal. Gut, der Antrag ist grob drin ab Zeile 406. Ah ja. Man okay. könnte auch sagen, grob durch die Technik NRW betreut, ohne die Namen zu nennen, das wissen Sie ja selber. Es sind drei Leute. Ein Bruchteil der Technik in NRW. Natürlich ein Bruchteil. Die meisten Sachen machen immer nur einen Bruchteil. Okay. Von den Vorständen noch irgendwelche Anmerkungen? Gelabelt sind die Sachen, ne? Sind die irgendwie markiert? Ich glaube ja, ne? Sind sie. Jetzt alle mit der Inventarisierung aufgelistet worden, soweit ich das weiß. Gut, okay. Und der Plan war auch, dass es ein getrennter Raum ist und dass wir die Leute hier aus NRW von der AG Technik NRW ansprechen, dass die das Zeug betreuen, sozusagen wissen, was eingesetzt wird, sodass auch nichts vermischt werden kann oder wegkommt. Okay, dann können wir eigentlich diesen Antrag abstimmen, wenn ich das richtig sehe. Viele haben sich, nein, Alex hat sich schon eingetragen, die anderen waren in dem Umlaufbeschluss schon drin. Dementsprechend. Ich bin auch dafür. Irgendjemand dagegen? Möchte sich irgendjemand enthalten? Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. Dankeschön. Bitteschön. Gab es noch was anderes, was jetzt reingekommen ist, was wir übersehen hatten? Oder war es das, was du meintest, Alex? Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob da noch mehr drin rumliegt. Ich konnte mir leider vor der Vorstandssitzung nicht so viel einen Überblick da verschaffen. Ich verstehe dich ziemlich schlecht. Ich habe gefragt, das Ticket 66658 mit 19 Stunden 45 vor der Vorstandssitzung. Wird das noch besprochen oder wird das automatisch verschoben? Sekunde. Streng genommen 24 Stunden vorher, ne? Ja, ich weiß, aber es war leider gestern Papiere heute geliefert werden oder nicht. Haben wir die Papiere jetzt bekommen? Ich guck. Die sind in zwei Mails im Nachhinein nachgeliefert worden. Ja, ich habe die noch nicht gesehen. Ah, nee, ja. Die kamen rein Mittag, auf jeden Fall. Heute Nachmittag kamen die rein. Ich sehe es gerade. Gut, also meine Meinung jetzt dazu, ich habe mich natürlich jetzt nicht darauf vorbereiten können, diese Dokumente noch zu lesen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ausschaut. Ich würde aber, wenn Frank jetzt da ist, vielleicht will er noch irgendetwas grundsätzlich dazu erklären. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir das dann in einen Umlaufbeschluss nehmen, sodass wir uns vorbereiten können. Ja, also ich würde es ganz gern vertagen, ja. Ja, ich würde aber gerne dem Frank jetzt die Möglichkeit zu geben, dass er jetzt mal eben kurz noch so, falls er das möchte, was erzählen dazu. Ja, sehr gerne. Erzählen. Frank, möchtest du? Ja. Nein, und zwar ist es so, als im Mai, Juni wir in den Landtag eingezogen sind, gab das Gespräch schon in der Landtagsfraktion über diesen besagten Haushaltsposten, der in dem PET erwähnt ist. Das wollte man prüfen, das hat man auch geprüft. Im September war das auch im Tagesordnungspunkt in der Frasi vom 18.09. Leider sind dort aber falsche Informationen verteilt worden und sind jetzt erst wieder aufgekommen. Es geht ganz einfach darum, es geht um die gesamte kommunalpolitische Ausbildung unserer ganzen Piraten vor Ort. Wir haben seit Mai haben wir einen Anspruch, weil wir über 2,5% bekommen auf Landesmittel. Jetzt sieht es ganz einfach so aus. Die Papiere habe ich euch heute zukommen lassen, nachdem der Landtag sie dem Daniel zur Verfügung gestellt hat. Leider ist innerhalb der Fraktion ist wohl ein bisschen schief gelaufen, weil die Mail lag schon am 17.09. bei denen vor. Die hatten das vertagt, weil sie da keinen Bedarf gesehen haben, weil sie das nur auf das Bildungswerk, nämlich auf das Hebewerk geschlossen haben und nicht auf die kommunalpolitische Vereinigung. Wir hatten in der AK Kommunal darüber gesprochen und wollten das jetzt doch noch realisieren. Das Thema ist einfach so, auf Seite 2, Abschnitt 3 ist es nachher so, dass es von der Basis und von der Landesorganisation nachher bewilligt werden muss, dass so eine kommunalpolitische Vereinigung gegründet wird. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, am Sonntag eigentlich die erste Sitzung zu machen, um über Satzung und Vorgehensweise und sonst was zu sprechen. So, deswegen wollen wir gerne einen vom Landesvorstand haben, weil ihr müsst es nachher im Umlaufbeschluss dann genehmigen, weil, Moment, es nur noch zwei Sitzungen des Ältestenrates in diesem Jahr gibt. Das ist der 21.11. und der 5.12. Der ist im Landtag dafür zuständig. Und deswegen wollten wir nur, dass ihr einen bestimmt, der dann sich mit einbringt in das Ganze, würde für die Partei bedeuten, dass wir vielleicht für dieses Jahr noch Mittel bekommen und für das nächste Jahr für alle kommunalpolitischen Schulungen, die wir durchführen, komplette Kostenersatz vom Land bekommen. Ey, ich muss an dieser Stelle einfach mal ganz kurz intervenieren. Für die, die mich nicht kennen, Matthias Bock, Referent für Kommunalfinanzen, Haushalt und Finanzen der Fraktion Nordrhein-Westfalen. Was jetzt hier gesagt wurde, ist leider an manchen Stellen nicht ganz richtig. Da ich die E-Mail gelesen habe, bin ich etwas überrascht, dass das so hier Tagesordnungspunkt sein soll. Es gab bereits Gespräche, nämlich nachdem das in der Fraktionssitzung Thema war, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Das kann man auch nachlesen in dem entsprechenden Pad, das als Dokumentationsfraktionssitzung angelegt wurde, als Protokoll. Und dort wurde ganz klar bereits der erste Kontakt aufgenommen. So leicht, wie du das jetzt hier gerade vorgestellt hast, ist das leider nicht ganz. Wir arbeiten noch an der juristischen Lösung, wie man das aufsetzen kann. Leider gibt es, wie auch bei vielen anderen Dingen, bestimmte Hürden. Und das ist bei dieser Gründung der kommunalpolitischen Vereinigung die, dass wir zwar Gelder beanspruchen können, das ist vollkommen korrekt. Das wurde dem Daniel Düngel auch so mitgeteilt in der Runde des Präsidiums. Was allerdings uns vor ein gewisses Problem stellt, wenn man sich die Sachen einmal näher anguckt, ist die Erbringung des Eigenanteils. Also das Geld steht uns nicht so zur Verfügung ohne Auflagen, sondern es ist ähnlich wie der Parteienfinanzierung, dass man einen gewissen Betrag selbst aufbringen muss. Es gibt, wie gesagt, ein Team, das sich zusammensetzt aus Toso, Michel, Nico Michaelis, dem anderen Referenten für Kommunalpolitik und mir. Und wir arbeiten daran. Es ist noch nicht so, dass wir jetzt hundertprozentig etwas vorstellen können, weil ich jetzt die schriftlichen Unterlagen nicht dabei habe. Ich liege gerade zu Hause auf der Couch, ich habe Sachen bei mir am Rechner. Landtag, aber wenn euch das interessiert, dann können wir am Montag den Kenntnisstand vorstellen, den wir bisher erarbeitet haben, um das etwas zu relativieren, was jetzt hier gerade gesagt wurde. Okay. Also, ja, Frank. Das wundert mich jetzt ein bisschen komplett, weil ich habe mit dem Team, das laut Frasi da ist, Harald, Nico, allen telefoniert in den letzten 3 Tagen. Alle haben mir bestätigt, dass dieses Thema aufgrund des Berichtes von Nico ganz weit nach hinten geschoben worden ist, dass es keine Treffen gegeben hat. Das wundert mich jetzt, dass der Matthias Bock in dem Team mit drinne ist. Sorry, das wusste ich nicht. Das wusste auch wohl keiner von deinen Kollegen. Es ist, also wie gesagt, man kann es sich durchlesen. Das, was halt für uns ist, der Matthias, der bei der Stiftungsangelegenheit auch in Frankfurt war, der sich sehr gut damit auskennt, ist auch in dem Team mit involviert. Der hat auch schon die Unterlagen, kann leider heute Abend nicht, weil er beruflich gebunden ist. Für uns ist es einfach so, dass wir das anders sehen, weil es geht einfach darum, dass wir halt nachher nur einen Landesvorstandsbeschluss brauchen. So, und wenn der Matthias irgendwelche weiteren Unterlagen hat, dann kann er sich gerne die nächsten Tage ja mit einbringen. Ja, also was mich jetzt ein bisschen wundert, dass viele Leute jetzt schon viel Wissen haben und jetzt, wo es so in, also jetzt zumindest aus Franks Sicht, jetzt wo es so langsam brenzlig wird und zeitkritisch wird, weil du hattest ja irgendwas geschrieben, dass es bis Ende des Jahres gemacht sein muss, der Vorstand mal eben schnell was beschließen soll. Also es besteht kein zeitkritisches Verhältnis. Das muss man hier mal ganz klar sagen. Wird die gegründet, dann ist die gegründet. aber es ist nicht so, dass es irgendeinen Stichtag gibt. Man kann natürlich sich auf den Weg machen und jetzt natürlich sagen, dass man aus eigenem Wunsch heraus zeitnah die Gründung vornimmt. Es besteht kein Stichtag. Ich wiederhole das hier nochmal ausdrücklich. Matthias? Eine Frage hätte ich noch. Und zwar ist das wie bei der, die Frage ist, ist es wie bei der Parteienfinanzierung bei diesen Geldern, dass sie für das Kalenderjahr ausgeschüttet werden? Oder ist dem nicht so? Ja. Die Finanzierung, der Auszahlungsmodus ist vierteljährlich. Es wurde uns nahegelegt, aus vielerlei Gründen zum 1.1. zu gründen. Das ist das, was von der Landtagsverwaltung in einem Gespräch ausgesagt wurde. Ich möchte nur erwähnen, dass am 17.9. bereits ein Betrag für 2012 von 86.040 Euro angesetzt worden ist. Ja, ist richtig. Und exakt ein Drittel davon muss aus Eigenmitteln finanziert werden. Frank, bitte sag mir, wie ich das im Dezember machen soll. Entschuldigung, wir kommen nichts an. Frank, nicht. Bei dir, das kommt nichts von dir an. Okay, ich erläutere das vielleicht noch mal ganz kurz, während Frank sein technisches Problem regelt. Es stehen Gelder zur Verfügung. Ja, das sagte ich bereits. Darauf ist der Daniel Düngel angesprochen worden. Die finden sich auch im Haushaltsplan. Allerdings ist es so, dass ein Verein gegründet werden muss für diese kommunalpolitische Vereinigung. Die bekommt eine Zuweisung mit der Vorgabe, und das ist ähnlich wie bei der Parteienfinanzierung, da ist der Satz etwas höher, da geht es fast um die Hälfte der Einnahmen, die man da aus Eigenmitteln finanzieren muss. Bei der kommunalpolitischen Vereinigung ist es circa ein Drittel. Das ist auch ganz klar festgelegt. Und für das ablaufende Jahr sehe ich da überhaupt gar keine Chance, auch nur annähernd diese Summe zu erreichen. Für das kommende Jahr allerdings stehen die Chancen gut, dass wir es erhalten könnten. Aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Bei allem Optimismus, den ich hier nicht dämpfen möchte, es gibt noch ein paar Hürden zu überwinden und dazu bedarf es eben noch ein wenig Zeit für die Planung. Okay, dann Frage an meine Vorstandskollegen. Gibt es jemanden, der Interesse hat, dieses Thema für den Vorstand mitzubetreuen? Mir fehlt einfach die Zeit, mich da jetzt drin einzuarbeiten. Also ich würde das gerne machen. Okay. Das ist doch super. Super. Dann würde ich die beiden Redner darum bitten, mich zu kontaktieren und beiderseitig mal auf den aktuellen Stand zu bringen und mir die nächste Terminplanung von den beiden Gruppen, weil das kommt mir so vor, dass da jetzt parallel irgendwelche Sachen diskutiert werden. Der Frank hat ja auch irgendwie gesagt, jetzt am Sonntag soll ein Termin sein, also dass ich mal auf den aktuellen Stand gebracht werde. Ja? Ja, wie gesagt, sorry Matthias. Nee, mach ruhig. Nein, also wir haben jetzt gesagt, dass wir am Sonntag uns zusammensetzen müssen, um halt mit der Basis über die Satzung, die Aufstellung und so weiter und so fort zu diskutieren, weil da ja so viele Knackpunkte drinne sind. Vor allen Dingen muss man eins wissen, dass ja die Landtagsfraktion in Person von Nico Kern und ein paar andere Piraten immer noch eine Organklage angestrebt haben, die gegen diese versteckte Parteienmitfinanzierung anhängig ist beim Bundesverfassungsgericht. Ja gut, also ich würde darum bitten, dass er mich halt kurz kontaktiert morgen im Laufe des Tages, gerne auch schriftlich, aktueller Sachstand, aktuelle Terminlage, so dass ich mich auch strukturieren kann und auch gucken kann, wann ich wo sein kann. Also ich schicke dir gerne was zu morgen, wenn ich auf der Arbeit bin. Super. Okay, dann beantrage ich die Vertagung. Da bin ich auch für. Ich bin dafür. Ja, dafür. Irgendjemand dagegen? Oder enthalten? Habe ich Jörg jetzt überhört? Nö, er hat nur nichts gesagt. Nicht dagegen, nicht enthalten. Ah, dafür. Bist du dafür? Wahrscheinlich dann. Okay, also sind alle dafür. Schiebt ihr den dann nachher in die Umläufe, dass ich den Antragstext übernehmen kann? Ja. Danke. Ich muss doch verstehen, Ralf, der Jörg ist so ein kleiner Philosoph. Ich glaube auch. Und vor allen Dingen sehr fleißig. Ja, besonders fleißig. So wie die Steffi. Die quatscht die ganze Zeit mit dem Mumble. Ja, ist ja nicht wahr. Ich muss mal eben kurz gucken, in welcher Zeile sind wir jetzt gerade angekommen. 440. Ist das schon die letzte? Hm. Wenn ihr nicht noch irgendwas vergessen habt, ja. Bestimmt viele Sachen vergessen. Sonstiges. Steffi. Ja, habe ich gesehen, stand nicht drin, weil ich festgestellt habe, dass auf der Internetseite keine Termine und Links zu unseren Protokollen stehen. Genau, das hatte ja auch schon mal der, ich komme da nicht drauf, geschrieben, da wolltest du, Alex, doch mal gucken, weil das geht doch irgendwie automatisch. Ja, bin gerade etwas verwirrt, dass das nicht drin ist. Moment, ich gucke mal eben. Nö, bei mir ist es auch nicht drin. Also die Sitzung von heute ist im Kalender und der Kalender wird eigentlich importiert in die Vorstandsseite. Okay, dann stimmt was mit unserem Vorstandsblock nicht. Dann muss ich mir mal das Add-on angucken und den Quelltext überarbeiten. Da hat wohl jemand bei der Implementation nicht so richtig aufgepasst. Wo wir gerade bei Vorstandsseite sind, wer hat die umgebaut neulich? Nicht Vorstandsseite, hier Parteiseite. Die wurde umgebaut? Oder habe ich nur einen Browserfehler? Also die Piratenpartei NRW-Seite, dieses Artikel, irgendwas Zeug, das ist irgendwie alles total zerfleddert und total merkwürdig. Ja, und das ist im Umbau, das ist geupdatet auf ein neues Theme. Das ist voll furchtbar. Aber wenn sie sagst, das ist Umbau aktuell, okay, dann baut man weiter und so. Es sind zwei Leute noch mit dran, genau. Ja, okay. Mir nur aufgefallen, wie gestern oder vorgestern mal in der Form ja irgendwie doch recht zerschossen wird, irgendwie ein bisschen. Bei mir geht's noch. Ja, aber Daniel, du bist schon dran. Anschaffung neuer Werbemittel. Ja, ich wollte einfach mal generell fragen, weil ich da in diesem Prozess bisher auch nie involviert war, wie das überhaupt mit diesem ganzen Wurfmaterial ist, was so Kugelschreiber und den ganzen Kram angeht. Wie das mal so angeschafft wird oder wie wir Neues bekommen können oder etc. Ja, also ich habe die letzte Region Mambel habe ich jetzt aufgrund von Krankheit jetzt nicht mitmachen können. Aber davor die Region Mambel, da habe ich abgefragt, was so die Bedarfe sind. Und viele Kreise haben auch die Bedarfe, glaube ich, zusammengestellt. Allerdings damals, als die eingereicht worden sind beim Vorstand, kamen da Bedenken, dass wir die noch nicht anschaffen sollten, weil der Haushaltsplan, nee Quatsch, der Rechenschaftsbericht noch nicht fertig ist und die ganzen Buchungen und wir alle noch keinen Überblick haben würden, was wir denn überhaupt noch an Finanzmitteln haben. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so das Thema. Wir hatten allerdings auch diese, wer sind die Piratenflyer, also diese Imageflyer. Davon sind einige jetzt im Shop. Also das weiß ich. Also kann man das zunächst mal wieder angehen, die normale, das ist noch ganz normale Standardwurfmaterial irgendwie wieder einzukaufen. Ja, also Flyer und ähnliches, ein paar Sachen sind glaube ich im Shop. Aktuellen Stand hat der Carsten. Oder ich müsste jetzt mal reinschauen. Ich meine halt wirklich die Sachen halt wie Kugelschreiber, wie Luftballons und ne, also Kram halt. Ja, klassische Giveaways und Streumittel halt. Ja. Macht der Carsten. Ich habe dazu auch noch eine Frage. Und zwar habe ich irgendwo in den letzten Tagen oder vielleicht auch eine Woche her einen Antrag gesehen, der kam glaube ich auch aus Krefeld, für etliche Flyer zum Thema Imageflyer waren das genau. Ja, aber da haben wir, den habe ich auch nicht verstanden, diesen Antrag, weil im Shop sind diese Imageflyer verfügbar. Ja, da stand irgendwas mit über 129 Zeilen oder sowas Komisches. Das habe ich auch nicht verstanden, wie viel damit denn dann gemeint sind. Nur mal ganz kurz zum Thema Flyer bestellen etc. Vielleicht solltet ihr nochmal ein How-To schreiben, weil ich glaube, nicht alle wissen, wie sie über den Shop Werbemittel bestellen können. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja. Gibt es jetzt eigentlich eine Äußerung oder einen Beschluss, wie wir jetzt mit dem PS-Shop umgehen? PS-Shop? Nein. Wieso Beschluss? Ja, es sieht ja ganz einfach so aus. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist ja jetzt angemeldet und in Berlin zugelassen. Ich habe eben nochmal den Link rechts reingepostet, wo normalerweise die Gliederungen sich anmelden können und dann eigentlich zentral mit Parteienfinanzierung nachher die Partei läuft. So, ich weiß, dass NRW einen eigenen Shop haben wollte oder machen wollte. Du kommst wieder nicht an, Frank. Sorry, ich habe ein etwas kaputtes Headset. Sich jetzt mal zu entscheiden, ob nicht das gesamte Bestand und sonst was in diesen Shop integriert wird, auch wenn es nicht unser Punkt ist. Aber jeder Euro, der dann ausgegeben wird, läuft ja dann in die Parteienfinanzierung. Also alle Sachen, die bei uns im Shop sind, das ist in einem internen Shop, die sind doch schon angeschafft und schon bezahlt durch das Land und die sollen ja auch im Zuge auch der satzungsbedingten Umlage solidarischen Werbemittelfinanzierung auch den Kreisen zugutekommen. Ich weiß nicht, warum du die jetzt nochmal verkaufen willst. Die könnten wir ja auch gar nicht über den Shop bestellen. Das sind ja, da wollte ich auch erstmal einhaken. Das sind ja im Prinzip zwei verschiedene Sachen. Also der Berliner Shop ist ja trotzdem ein Fanshop, oder? Also das offizielle Konzept, oder ist das... Dessen zentraler Werbe, also Zentraleinkauf für alle Landesverbände und ein Fanshop, beides. Allerdings diese speziellen Flyer, die halt so jeder Landesverband für sich hat, das läuft ja alles noch nicht darüber und ich glaube Flyer laufen im Moment gerade gar noch nicht drüber, eher so Streumaterial, wie jetzt eben diese Kugelschreiber, also da kann man für die Zukunft vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir Kugelschreiber und Feuerzeuge beim Bund mitbestellen, weil die Preise ja da vielleicht ganz gut sind, ich habe das noch nicht verglichen. Und ja, ansonsten steht es natürlich den Kreisverbänden frei, sich da anzumelden. Kann jeder Kreisverband tun, haben auch schon einige getan. Und wenn das jetzt mit dem Fanshop, glaube ich, demnächst losgeht, kann ja auch jeder Pirat sich da selber anmelden und Fanshop-Artikel kaufen. Ich sehe gerade, nach dem Hinweis von Tilly habe ich mal nachgeguckt, in der Tat, die Imageflyer sind inzwischen weg. Also als der Antrag von Christoph reinkam, gab es die auf jeden Fall noch. Jetzt sind die alle ausverkauft, also wir haben keine Imageflyer mehr. Dann müssten wir die in der Tat nochmal nachbestellen. Okay, werde ich mit dem Carver sprechen. Könnt ihr dann vielleicht mal einen Umlaufbeschluss dafür machen, dass wir da wirklich auch mal, also ich habe immer gefragt, die Leute, wie viel die so im nächsten Quartal so an Werbemitteln benötigen. Diese ganzen Sachen habe ich halt gesammelt. Zum größten Teil sind die auch im Vorstandstrecker irgendwo als Einzelanträge gelandet. Das müssten wir mal zusammenziehen, approximieren, so dass wir dann auch wissen, wie viel so der Quartalsbedarf ist an Werbemitteln, Streumitteln, Flyern und so weiter. Ja, werde ich mich drum kümmern. Ich spreche mit dem Carsten und dann suche ich mir die Tickets raus, spreche dich dann eventuell nochmal an, wenn ich da Rückfragen habe und dann müssen wir es ja sowieso dann daraus auch wiederum einen Beschluss, einen Antrag machen. Ralf? Ja. Nur ein Kreis, da wir ja kurz vorm Wahlkampfende in Düsseldorf nochmal richtig Flyer bestellt haben, ohne das Datum mit dem Wahlkampf. Wichtig, also wir haben noch genügend in Düsseldorf da, die wir auch notfalls abgeben könnten, damit in Anführungsstrichen die weg sind, weil die müssten ja so inhaltlich jetzt mal geändert werden, ne? Ja, wie viel habt ihr denn da noch? Also wir haben noch, ich weiß nicht, was ist in einer großen Kiste drin? 2,5. Ungefähr noch knapp 4.000. Aber alles, ja, ohne Datum. Ohne Datum. Alles klar. Gut, also ich nehme das mit zum Carsten und werde das mal eruieren und auch zusammenstellen, was da an Bedarf ist. Auch mit den Infos, die der Alex hat. Und ich werde auch nochmal das aufnehmen mit dem Thema How-To, wie Sachen dort bestellt werden können. Eine Frage zu dem Thema noch an Steffi. Wie viel Mittel können wir dafür aufwenden für das nächste Quartal? Also für Streumittel und so weiter. Hast du da irgendeine Zahl im Kopf? Nein. Wenn du mich so fragst. Aber wenn wir uns daran orientieren, was wir im letzten Quartal dafür ausgegeben haben, dann kommen wir damit auf jeden Fall zurecht. Das war null. Das war null? Das ist perfekt. Nein. Also im Ende des Wahlkampfes haben wir, glaube ich, irgendwie was um die 5.000 Euro ausgegeben gehabt. Für so eine Schlussspurtbestellung. Also wer so einen Betrag von 5.000 Euro fürs Quartal machbar? Der ist machbar, ja. Okay. Es gibt ja, glaube ich, in der Satzung den Schlüssel mit der solidarischen Umlage für die Werbemittelbestellung. Das sind, glaube ich, 10% oder 20%, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Weißt du, wie viel das dann absolut wäre? Nein, ich müsste das jetzt auch nachgucken. Okay, gut, dann wäre ich dafür, dass wir das spätestens nochmal nächste Vorstandssitzung nochmal aufs Tableau hier heben und dann entsprechend bestellen, dass wir jetzt hier auch nochmal explizit darum bitten, möglichst schnell, dass die Kreise nochmal ihre Bedarfe für das nächste Quartal uns melden, sodass wir das auch ein bisschen besser approximieren können, wie groß der tatsächliche Bedarf sein kann. Bis dann kann ich auf jeden Fall dann auch die Zahlen nochmal recherchieren. Super. Okay, und ich und Thorsten werden dann schon mal das bis dahin alles eruiert haben, was notwendig wäre fürs nächste Quartal. Gut. Daniel, bist du damit befriedigt, was das Thema angeht? Ja, alles super. Nee, weil die Anfrage kam halt vermehrt irgendwie über den Tracker auch rein, dass da wieder Bedarf für halt so Wurfmittel etc. Wurfmittel? Wurf? Ja, egal. angemeldet wurde und deswegen wollte ich einfach mal aufs Programm bringen, das Ganze. Aber ist ja, wenn es jetzt läuft, ist alles super. Alles klar, dann ist der Alex wieder dran. Ja, und zwar ist aus Niedersachsen nach wie vor immer noch Bedarf da für Plakatträger, insbesondere auch Hartfaserplatten, also wer die loswerden möchte. Ich werde da nochmal eine Rundmail schreiben auf der NRW-Info. Ich wollte das halt nur nochmal hier an der Stelle erwähnen, weil das hier vielleicht auch einige hören. Die wollen auf jeden Fall noch Hartfaserplatten haben und auch die Hohlkammerplakate. Ja, wir müssen halt nur irgendwie gucken, wie wir die möglichst so einsammeln, dass wir die auch schnell dorthin abtransportieren können, weil das Lager in Wuppertal ist ja jetzt nicht mehr da. Hast du einen Ansprechpartner aus Niedersachsen, der den Bedarf gemeldet hat? Ja, der Matthias Stoll. Okay, dann werde ich den kontaktieren, weil ich habe jetzt noch einen anderen. Ja, und der Meinhard aus Göttingen, da der auch im Vorstand ist. Ja, alles klar. Weil ich habe ja jetzt eine Mail rausgeschickt gehabt wegen dem Thema Wahlkampfmaterial, was wir von den anderen Landesverbänden geliehen bekommen haben und teilweise noch nicht zurückgeschickt haben. Und daraufhin haben auch einige geantwortet, sie hätten noch Hartfaserplatten und Hohlkammerplakate. Dementsprechend hätte ich da auch schon mal eine Zusammenstellung, wo auf jeden Fall schon mal noch was ist. Ja, super. Hallo. Hi, Chrissy. Hi. Oh, der Alex hat auch eine sehr erotische Stimme. Ja, super. Chrissy? Ja? Wir sind zur Information in Zeile 456. Das ist sehr nett, vielen Dank. Und alles. Oh, ihr seid ja fast zu Ende. Ja, genau. So, dann haben wir noch, also ich war am Sonntag auf der Kreismitgliederversammlung in Kreis Mettmann. Da ist ein Pirat auf mich zugekommen, der uns ein Angebot machen möchte für so ein Anti-Burnout Telefondienst, also wenn jemand irgendwie ein bisschen überlastet ist aufgrund der Tätigkeiten hier in der Piratenpartei. Und er würde uns das gerne vorstellen. Allerdings hat er das Problem, dass er kein Mumble hat und das irgendwie nicht auf seinen Rechner installiert bekommt. Dementsprechend kann er nur per Telefon da sein und den könnten wir jetzt irgendwie auch dazu bringen. Ich weiß nicht, ob wir hier die Mumble Bridge oder sowas hinbekommen, sodass wir den quasi mit reinholen können. Guck mal, die müssen wir ja irgendwie vorher anmelden, ne? Oder ist die gerade frei? Ich habe keine Ahnung von dem Kram. Es gibt wohl mehrere Mumble Bridge und da liegen einige rum. Jörg, weißt du, wie das geht? Keine Ahnung. Irgendjemand, der Zuhörer, der Ahnung hat von der Technik hier? Normalerweise wählt er sich über die Telefonnummer, die in der Mumble Bridge ist, ein und kann sich dann in den entsprechenden Raum einloggen. Der wird runtergezogen. Ihr müsst ja Adminrechte haben. Ja, genau. Wenn du ganz nach oben gehst, da hast du die Zip to Mumble Bridge und da ist auch eine Hilfe dazu. Im Kommentar. Da hätten wir uns gleich vorbereiten sollen. Weil das müssten wir ihm ja dann noch erklären, ne? Ja, also Telefon bedienen ist ja, glaube ich, nicht so schwierig. Ja, aber welche Rufnummer? Die steht ja dort drin im Namen. Okay, dann werde ich ihn mal jetzt kurz kontaktieren gleich und dann kann ja schon mal jemand anders was machen und dann können wir ihn ja gleich vielleicht hören. Ja? Ich habe gerade nur abgehakt was mitgekriegt. Oh, Entschuldigung. Ich werde ihn mal anrufen jetzt, ihm die Rufnummer mitteilen und dann hoffe ich, dass das dann klappt, dass er das hier vorstellen kann. Ja, alles klar. Ihr könnt dann schon mal weitermachen. Du meinst, dann kann ich jetzt weitermachen? Oder so. Okay, dann bin ich jetzt dran. Wie gesagt, ich hatte ja das Thema angenommen, dass die Problematik mit den Schirmen und Tischen, die wir von den anderen Landesverbänden geliehen bekommen haben, immer noch nicht alle vollständig dort angekommen sind. Ich habe viel rumtelefoniert, ich habe auch viel mit versucht rauszukriegen, wo sie sind. Jetzt heute, gerade eben vor einer Viertelstunde, habe ich eine Tabelle bekommen, die ich allerdings jetzt noch nicht sichten konnte. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das jetzt vorangeht. Zum Zweiten ist das Problem mit den Großplakaten. Die Niedersachsen wollen die Großplakate, die wir uns auch leihweise bekommen haben, für den Wahlkampf haben. Und da wäre es ideal, wenn die alle oder so viel wie möglich am 17. in Niedersachsen sind, damit die dann mit verschiffen können, wo sie die ganzen anderen Werbematerialien durchs Land transportieren. Da kümmere ich mich jetzt auch drum. Ihr habt ja auch meine Mail, denke ich mal, gelesen, die ich an die NRW-Info und die NRW-Allgemeinliste geschickt habe. Da sind viele Rückmeldungen gekommen. Das werde ich jetzt noch abgleichen mit der Liste, die ich heute bekommen habe. Und dann kann ich euch einen aktuellen Stand liefern. Das war's eigentlich von meiner Seite. So, ist Alex schon wieder da? Nee, ich suche gerade noch nach der Telefonnummer von dem Herrn. Die Visitenkarte lag eben noch hier und jetzt ist sie weg. Ich bin mal kurz weg. Okay. Ja, vielleicht hat ja irgendjemand aus dem Zuhörerraum noch irgendwelche Sachen, die er gern besprechen möchte. Ich hätte gleich auch noch was. Ja, dann bist du dran, Chrissy. Okay, und zwar weiß ich nicht, ob das hier drin ist schon. Es geht um das Ticket 66378. Und zwar ist das eine Fahrtkostenerstattung für Hans-Emanuel Herbers. Ist das hier irgendwo drin? Nee, das hatten wir noch nicht. Okay, der Kemal hat mir nämlich heute Morgen eine SMS dazu geschrieben. Und ich hole das mal kurz vor und erzähle euch, was drinsteht. Cool, da die Ticketnummer entweder falsch ist oder sonst irgendwas, no permission to view ticket, kann ich das auch gar nicht euch erklären. Welche Ticketnummer war das? Sag mir nochmal die Ticketnummer, vielleicht kann ich die sehen. Das soll sein die 66378. Ich kann sie auch nicht sehen. Ja, sehr schade. Dann nö, ich auch nicht. Also weder Verwaltung, Schatzmeisterei, Vorstand oder sonst so. Also liegt vielleicht auch lokal in irgendeinem Kreis oder so drin. Ah, okay, ich habe was gefunden. Und zwar hat der gute Mann das nicht mal als Ticket eingeschickt und von daher kann es auch nicht gefunden werden. Hallo LV NRW, am 19.11. findet in Bonn eine Podiumsdiskussion zum Thema Bekenntnisgrundschulen statt, wo wir Piraten durch Hans-Emanuel vertreten werden. Das ist was mit kurze Beine, kurze Wege. Und ob Sie die Reisekosten beantragen können und wenn ja, wie? Ich kopiere es mal da rein. Von wem ist der jetzt eingeladen worden? Also das Ticket liegt in Wuppertal Direktkandidaten. Soll ich es euch in Vorstand ziehen? Wo liegt das? In Wuppertal Direktkandidaten. Ja, dann müsste ich das da auch sehen können. Ja, schieb mal rüber. Also ich finde halt, das ist jetzt irgendwie nicht so kompliziert. Wenn Hans-Emanuel uns da vertritt, dann ist es halt, müsste es doch eigentlich nur als Umlaufbeschluss gemacht werden und so, oder? Der soll halt einfach seinen Reisekostenantrag dann einreichen. Er müsste beauftragt sein. Ach so. Darum war meine Frage ja, wer ihn eingeladen hat. Also wo er denn da, es geht ja um Bonn und er soll zum Kreisverband Bonn da irgendwas... Tja, mehr als das, was in der Mail steht, kann ich auch nicht sagen. Wenn das die gleiche Geschichte ist, die auf der NRW-Liste war, das ist eine Podiumsdiskussion mit mehreren Abgeordneten, so viel weiß ich da wohl zu. Also wer da jetzt genau eingeladen hat, weiß ich nicht, aber das ging die letzten Tage auf der NRW-Liste schon hin und her. So, der Heribert ist jetzt da. Hallo. Für euch zur Info, das ist die Ticketnummer 66694. Hallo, Heribert. Hallo, ich bin der Heribert aus Monheim bei Düsseldorf und ich hätte gern Klarheit, wer ist gerade auch mit im Gespräch? Ist es der ganze Vorstand oder? Ja, die Anwesenden des Vorstandes. Also anwesend sind vom Vorstand Chrissy, Ralf, Steffi, Alex, Jörg und Daniel. Okay. Okay. Und habt ihr jetzt erst noch was zu Ende zu besprechen? Oder habe ich eure Aufmerksamkeit, um meine Idee mit euch zu teilen? Also ich würde vorschlagen, wir ziehen das jetzt vor. Sind die anderen einverstanden? Ja. Ja, machen wir. Dann leg mal los. Okay, ja. Danke für eure Aufmerksamkeit, Herr Robert Schönig. Ich bin seit 6 Monaten Mitglied bei den Piraten. Ich habe mir überlegt, was kann ich einbringen, was kann ich beitragen, was nur wenige andere können. Ich bin Diplompädagoge, seit über 20 Jahren in der Erwachsenenbildung aktiv und habe seit 12 Jahren Erfahrung in der gewaltfreien bzw. einfühlsamen Kommunikation nach Rosenberg, leite Übungsgruppen, mache Seminartage. Die Ausgangssituation, ich finde es bedenklich, wenn engagierte Piraten wegen Überlastung, / Burnout, überraschend von übernommenen Aufgaben zurücktreten. Das passiert ja hier und dort schon mal. Und zum anderen finde ich es auch nicht nur menschlich frustrierend, sondern auch problematisch, wenn Piraten nicht mehr miteinander arbeiten können, weil die Kommunikation hakt. Das ist die Ausgangsposition. Ich finde, dass die Partei dafür offensichtlich noch keine stimmige Lösung gefunden hat, wie man damit umgeht und dass der Bedarf besteht. Meine Idee ist konkret, ein parteiinterner, ehrenamtlicher Support, ich stelle mir vor, Telefonsupport von Piraten mit entsprechender Erfahrung im einfühlsamen Zuhören bzw. Coaching, ehrenamtliche Funktionsträger der Piraten. Ich persönlich würde das telefonisch machen und andere auch per E-Mail machen, das können die selbst entscheiden. Support aus meiner Perspektive kann bedeuten, zum Beispiel Empathie und Verständnis durch einfühlsames Zuhören. Das kann schon sehr viel, da kann man schon Frust abladen, man kann Verständnis bekommen und man sieht wieder etwas klarer. Oder es kann zum Beispiel auch sein, aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation, Übersetzungshilfe von gewaltnaher, trennender Sprache in lebensnahe, verbindende Sprache, um sich also anders zum Beispiel vorzubereiten auf ein Gespräch, was vielleicht schwierig sein kann. Dann kann es auch sein, Klärung bei diversen Themen, Kommunikationsprobleme, Work-Life-Balance, mögliche konkrete Entlastungen und auch anderer Unterstützungsbedarf. Das betrifft dann die beiden, die sich halt auf etwas einigen. Also eine menschliche, flexible Unterstützung, bevor es bei Problemen so weit kommt, dass man die Schlichtungsstelle anrufen muss oder sich mal ins Auge sehen kann, miteinander reden kann. Meine Frage, bevor ich darstelle, wie ich mir das konkret vorgestellt habe, einen Landesvorstand ist jetzt, seht ihr da Unterstützungsbedarf und habt ihr Interesse, mit mir das anzugehen? Also, weißt du, dass wir Mediatoren haben? Nein, und in welcher Form wird da unterstützt? Also wir haben seit kurzem erst ein Mediatorenteam und zwar besteht das aus Hilma und Anne und die haben dann eben noch weitere Teammitglieder, sofern sie die brauchen. Und der Hilma ist dazu da, um beispielsweise sowas zu machen wie eigentlich so ähnlich wie du gesagt hast. Also dass man, ich habe ein Problem bei mir beispielsweise auf dem Stammtisch und da ist jemand und mit dem komme ich nicht zurecht und ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und dann kann man mit Hilma telefonieren und er macht dann so eine, also redet eben mit dir darüber, wie es für dich ist, versucht dich zu stärken und dich wieder so ein bisschen auf die, auf die richtige Spur zu bringen, dass du nicht mehr so unsicher dich fühlst. Und wenn es dann noch weiter geht in der Diskussion, dann haben wir die Annegret, die vornehmlich für Mediation da ist, also die eben dann schauen soll, dass sie diese Parteien zueinander bringt und mit ihnen dann ein Gespräch führt. Und bisher wurde das noch nicht so oft genutzt, weil es das noch nicht so lange gibt. Aber mein Vorschlag wäre da, dass du dich schon mal so generell, wenn du das spannend findest und uns dabei helfen willst, dass du dich gerne auch mit Annegret und Hilma zusammentun kannst, weil die haben von uns eben auch diese Beauftragung und das Vertrauen ausgesprochen, das machen zu können. Ja, da bin ich offen für Kontakt, um zu hören, wie konkret ihr Angebot aus, wie weit kann ich das sinnvoll ergänzen. Und dann können wir wieder mal schauen, ob wir eine Rückmeldung geben an euch, ob ich mich da einklinke, ja oder nein. Ja, das klingt doch gut. Meine Idee habe ich als E-Mail auch an den Alexander gemailt heute Nachmittag, das zum einen. Und zum anderen hätte ich dann von einem von euch die Kontaktdaten zu Hilma bzw. Annegret und dann gehe ich auf die beiden zu. Ja, ich habe die E-Mail von dir schon an den Vorstand weitergeleitet und Ich schicke dir dann die Kontaktdaten noch direkt als Antwort. Ja? Okay. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Dann danke soweit und noch einen schönen Abend. Ciao. Selbst auch. Ciao. Tschö. So, dann sind wir wieder bei dir, Chrissy. Ja. Also wir waren gerade bei Hans Immanuel und seiner eventuellen Beauftragung für die Podiumsdiskussion. Vorstand? Ja, Frank. Ich habe euch mal den Link dazu geschickt, dazu geschrieben. Kannst du mir den dann bitte auch einmal schicken oder direkt ins Protokoll schreiben? Also der Link ist im Protokoll ganz unten bei Chrissy. 477, ja, genau. Ist das der gleiche? Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt, sorry. Ich habe auch nichts gehört. Oh, Claudia, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Hast du heute Geburtstag? Ich sollte meinen Kalender besser pflegen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du nur ein Champion sein kannst. Herzlichen Glückwunsch, liebe Claudia. Ja, danke schön. Ich hatte gehofft, ihr vergesst es. Von allen. Dann gucken wir, dass wir jetzt so schnell wie möglich hier fertig werden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine Beauftragung hat er aus Bonn dafür nicht. Das heißt, wenn die Kosten abgerechnet werden, müssen wir ihm eine Beauftragung erteilen. Sehe ich das richtig? Und ein Ticket gibt es? Der Arndt hatte das jetzt bei uns in die Queue verschoben. Also, wenn er dorthin geht, ja, er ja als Landtagsvertreter der Landtag vertretenen Parteien dorthin. Weil zwei Kirchenvertreter sind ja da. Deswegen sollte man das mit Birgit absprechen, ob er jetzt eine Beauftragung von ihr hat. Und dann wäre es eigentlich Kostenposten der Fraktion. Ja, ich muss ja jetzt erstmal... Ja, an dem Ticket sieht man ja, dass er von der Fraktion eben keine Beauftragung bekommen hat, weil er kein Mitarbeiter ist. Ja, Moment. Eben. Es ist ja so, dass teilweise die Fraktion nicht alle Termine wahrnehmen kann. Ja, aber wir haben doch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein Ticket. Das war die 664... Irgendwas. Helft mir auf die Sprünge. 66378. Und da steht eine Antwort von der Fraktion drin, von der Moni. Meiner Ansicht nach hat die Fraktion damit nichts zu tun. Wir könnten das gar nicht übernehmen, da es keinen Fraktionsbeschluss gibt, dich dorthin zu schicken und du ja kein Fraktionsmitarbeiter bist. Birgit wäre in ihrer Funktion als Abgeordnete hingefahren und hätte das auch selber bezahlen müssen. Das war ja auch der ursprüngliche Plan. So, und dann verweist sie auch an den Landesverband und ob man für den AK Bildung hinfahren könnte. Also für die Fraktion fährt er halt nicht. Genau. Und also das heißt, ja, für sich. Also ich glaube, dass das eine gute Idee ist, Hans Immanuel dahin zu schicken, wenn es eben um das Thema Staat, Kirche, Religion und Ähnliches geht und dass er da ja eben auch den Landesverband vertritt. Und wenn die Bonner sagen, dass sie ihn als Vertretung dort gerne hätten, dann fände ich eine Beauftragung, glaube ich, ganz gut. Also mir fällt spontan nichts ein, was dagegen spricht. Und wenn doch, dann sprecht. Also ich habe eben gerade mal den Link gelesen zu dieser Veranstaltung. Und da geht es darum, dass Vertreter der Landtagsfraktion da sind. Und wenn unsere Landtagsfraktion da nicht hin kann, würde ich da ungern irgendwen anders hinschicken, der mit der Fraktion nichts zu tun hat. Also ich würde gerne dann doch jemanden dahin schicken, sofern die Fraktion sagt, das ist für sie okay. Weil, also ich würde jetzt nicht so scharf trennen und solange Hans Immanuel das vertritt, was wir eben für das Land abgestimmt haben, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, also unser Wahlprogramm quasi, dann finde ich das eigentlich schon okay. Ist er jetzt eingeladen worden oder wie kommt er jetzt da auf das Podium? Also wir haben keine Einladung dazu bekommen. Wo kam denn überhaupt diese Einladung zum Anfang her? Vielleicht von Kemal. Das ist so, glaube ich, ein Thema, was Kemal immer bearbeitet hat. Das stimmt allerdings. Pass mal auf, ich mache einen Vorschlag. Ich rufe morgen Kemal mal an und Hans Immanuel und mache mich mal schlau, was da gewesen ist, dass wir da Klarheit drin haben und dann können wir das ja über einen Umlaufbeschluss machen. Und ich werde Hans Immanuel jetzt abhängig von den Informationen dann auch sofort sagen, unter welchen Voraussetzungen wir eine Beauftragung machen. Sprich, dass er hinterher einen Bericht abgeben muss. Das klingt doch ganz gut. Würde aber auch mit Birgit sprechen. Gut. Sonst noch was zu dem Punkt? Nö, von mir nicht. Dann hätten wir jetzt noch den nicht öffentlichen Teil, den Alex beantragt hatte oder Daniel. Und bevor wir in den nicht öffentlichen Teil, den wir ja schon beschlossen hatten, wenn ich es richtig sehe, gehen, bräuchten wir noch einen nächsten Termin. Wir sollten vielleicht noch fragen, ob irgendjemand von den Leuten unten Fragen hat. Ah, Entschuldigung. Hast eigentlich recht. Also, jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, Fragen an uns zu stellen oder Anmerkungen oder sonstiges. Und ich sehe, da ist jemand reingekommen. Ja, hallo. Die Tickets 66621 und 66622. Gibt's dazu irgendwas, wisst ihr da irgendwas zu? Habt ihr da was beschlossen? Ich hab's nicht mitbekommen. 66621 kann ich nicht sehen. Und welches war das andere? 66621 ist eine Anfrage über einen Kontostand vom virtuellen Kreisverband. Da beschließen wir nichts zu, da werde ich eine Mail zu schicken. Ich glaube, die habe ich auch sogar eben während der Sitzung noch rausgeschickt. Jo, Rückführung, Plakate, Düren. Ja, habe ich eben gerade nochmal darüber gesprochen. Also ich werde jetzt nochmal eine Rundmail schreiben über die NRW-Info, aber wenn du es sowieso schon ansprichst, kann ich es ja auch direkt sagen. Wir hatten schon einmal Plakate nach Niedersachsen geschickt. Und die Niedersachsen haben allerdings immer noch Bedarf. Also die wollen sowohl die Hohlkammerplakate als auch Hartfaserplatten nochmal haben. Und da werde ich morgen eine E-Mail nochmal über die NRW-Info jagen, sodass die Leute mit mir Kontakt aufnehmen, dass wir da verabreden können, wie wir die Sachen möglichst gut und günstig einsammeln können, damit die dann nach Niedersachsen kommen. Ja, das war ja dann sozusagen die Hälfte der Mail. Das andere, da ging es um das Infostandpaket. Das ist, glaube ich, noch in der Bestellung. Ich glaube, das ist noch nicht angekommen, oder? Ich habe halt gar keine Nachricht, ob da wir uns quasi ans zugeteilt wird. Ah, okay. Ja, müssen wir mal mit Carsten nochmal sprechen. Kann ich jetzt leider auch nicht so genau das zu sagen. Ja, okay, danke. Kurz ein Hinweis an Steffi. Du hast einen Kommentar geschrieben, keine Mail-Antwort. Oh, danke. Dann werde ich das gleich nochmal als Antwort packen. Sorry. Aber ich habe es eh noch offen, das Ticket. Insofern, bevor ich das geschlossen hätte, hätte ich es dann hoffentlich gesehen. Nochmal wegen des Infostandspakets. Die Befürchtung, dass ihr keines bei euch für den Kreis bekommt, die ist eigentlich nicht gegeben. Also wir haben das ja jetzt so gemacht, dass eigentlich jeder Kreis einen bekommen sollte. Ja, wunderbar. Dann danke für beides. Sonst noch Fragen aus der Zuhörerrunde? Ja, Sammy. Darf ich? Gut. Für den Wahlkampf bei uns in NRW war ich ja sicher nicht die Einzige, die in Wesselmann spendiert hat. Wo sind die eigentlich geblieben? Ich habe das Geld damals überwiesen, das hat Kungle organisiert. Wo sind diese Großplakate gelandet? Meinst du die Wesselmänner, die da plakatiert worden sind? Ja. Ja, die sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, damals, also so ist es zumindest hier in Wuppertal gewesen, die sind ja plakatiert worden an deiner Wunschstelle, wo die plakatiert werden sollen. Das heißt, das waren fertige Ständer, wo die draufgeklebt wurden und damit waren die weg. Genau, das war Werbefläche, die dann für dieses Zeitfenster angemietet worden sind und da sind die aufgeklebt worden. Dann entschuldige ich mich für meine dumme Frage. Okay, weiß ich Bescheid. Dumme Fragen gibt's doch nicht. Es gibt nur... Nein, das sag ich jetzt nicht. Vielleicht können wir noch dazu was sagen. Steffi, vielleicht freuen sich die Leute dann, wenn sie das von dir direkt hören und das vielleicht auch protokolliert ist. Zu den Spendennachweisen bekomme ich immer mal wieder Fragen. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Ich muss jetzt leider gestehen, ich arbeite nebenbei gerade ein wenig und habe erst ab dem Zeitpunkt meines Namens wirklich aufmerksam zugehört. Kannst du mir eine kurze Zusammenfassung geben? Natürlich, sehr gerne. Also ich habe gefragt oder gesagt, ich werde öfter mal angesprochen nach den Spendennachweisen, die im Wahlkampf getätigt wurden. Und jetzt, wo wir gerade quasi aufgenommen werden und auch mitprotokolliert wird, vielleicht kannst du kurz was zu den Spendennachweisen sagen, damit die Leute beruhigt sind und ich auch auf etwas verweisen kann, was einmal ausgesprochen wurde. Ja, sofern denn an den Landesverband gespendet wurde, wird natürlich alles zum Beginn des nächsten Jahres verarbeitet werden. Das heißt, dass zeitnah Anfang nächsten Jahres die Spendenbescheinigung für die Mitglieder dann entsprechend rausgehen. Ist das so, dass die nächstes Jahr auch noch raus können? Weil ich meine, gehört zu haben, dass die dieses Jahr fertig sein müssen, damit sie noch eingereicht werden können. Wir sprechen jetzt von 2012, oder? Ja. 2012, Steuererklärung ist fällig zum 31. Mai 2013. Bis dahin brauchen die ihre Spendenbescheinigung. Und ich hoffe, dass ich das bis dahin zeitgerecht hinbekomme. Oder beziehungsweise ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich das hinbekomme. Okay. Hört ihr mich? Ja. Ja, du hast das Wort, wenn du eine Frage oder einen Kommentar hast. Vorher störe ich kurz, ich klebe kurz mal für 10 Minuten aus. Okay. Ja, hier ist der Jackie. Es geht um das Ticket 66160. Da habe ich gehört, dass da heute drüber gesprochen werden sollte. Bin aber leider etwas zu spät, vielleicht ist drüber gesprochen worden. Ich glaube noch nicht. Geht, glaube ich, ja genau, um die Kreismitgliederversammlung in Mönchengladbach. Und dort ist ein Piratenbüro, ist das richtig, gegründet worden? Ja, korrekt. Es ist ein Büro, Piratenbüro, korrekt. Virtueller Kreisverband, wir nennen es Heimathafen. Okay. Genau an der Begrifflichkeit hatte Carsten halt die Problematik. Also Carsten hat das ja im Verwaltungsportal alles implementiert und dort heißt es halt Piratenbüro. Und also den Begriff Heimathafen werden wir dort nicht implementieren können. Das müssten wir die ganze Datenbank und so weiter umschreiben. Eine Sache habe ich allerdings noch. Und zwar, das ist die Sache mit den Vertretern. Das sind ja also zumindest die Verwaltungspiraten und Presse. Na, Presse nicht so sehr. Aber die Verwaltungspiraten sind auf jeden Fall der verlängerte Arm des Landesvorstands im Kreis oder in der Stadt, besser gesagt, in Mönchengladbach. Und da ist es so, dass wir eigentlich nicht unbedingt eine Vertreterrolle dort haben möchten. Wir möchten gerne, dass die Leute gleichberechtigt das machen, weil wir ansonsten einfach Probleme haben, das A abzubilden. Hier ist ein Vertreter und so weiter. Deswegen würden wir diese Sachen eigentlich lieber gleichberechtigt handhaben. Wäre das im Sinne der Mönchengladbacher möglich? Ja, müssten wir diskutieren. Gilt das für, wir haben ja diesen Liquid Feedback Vertrauenspiraten, wir haben den Liquid Feedback Admin Piraten und wir haben den Verwaltungspiraten, da jeweils immer ein Vertreter. Gilt das für diese drei Positionen oder nur für den Verwaltungspiraten? Also ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv mit eurer Geschäftsordnung auseinandersetzen können. Ihr habt ja da zu Liquid Feedback ganz ordentlich was geschrieben. Das muss ich noch durchlesen. Also ich weiß nicht, inwieweit der auf Mitglieder Daten im Allgemeinen so zugreifen muss, der Liquid Feedback Admin-Pirat und Vertrauenspirat. Vielleicht kannst du das jetzt kurz auch sagen. Ja, kein Problem, mache ich. Also es ist folgendermaßen, wir haben also zwischen dem Admin und dem Verwaltungspiraten noch einen Liquid Feedback Vertrauenspiraten eingebaut, der im Endeffekt als Puffer dient. Heißt also, der Verwaltungspirat gibt eine Nummer an den Vertrauenspiraten, eine Mitgliedsnummer. Der gibt diese weiter an den Admin-Piraten, der erzeugt einen Invite-Code, tütet den in einen Umschlag ein, schreibt auf den Umschlag die Mitgliedsnummer drauf, gibt das zurück an den Vertrauenspiraten und der Vertrauenspirat gibt es an den Verwaltungspiraten und der kann dann entsprechend das Ding eintüten in einen anderen Umschlag und schreibt dann dort die Adresse drauf. Somit kann der Admin-Pirat niemals wissen, wer hinter dem Invite-Code steckt. Der weiß halt nur die Mitgliedsnummer und sonst nichts. Der kennt die Mitgliedsnummer, der Admin-Pirat. Korrekt. Okay. Aber er weiß aber nicht, wer dahinter steckt. Das heißt, weil der die Mitgliedsnummern sind ja schon irgendwo quasi öffentliche Nummern. Ist das so? Das ist aber nur, wenn derjenige das selber will, ne? Wenn er das irgendwo in sein Profil reinschreibt. Ja, ja, zum Teil hier so, aber es gibt halt auch die E-Mail-Adresse, die halt auch aus der Mitgliedsnummer besteht, also Mitgliedsnummer piratenpartei-nrw.de. Insofern ist das schon eine teilweise öffentliche Nummer. Also kann ja jemand zum Beispiel ein Auto-Reply oder sowas drin haben. Okay. Also ich glaube, das Sinnvollste wäre, wenn man neben der Mitgliedsnummer halt aus der Mitgliedsnummer vielleicht einen anderen zusätzlichen Schlüssel macht, der halt nicht unbedingt so einfach auslesbar ist. Aber gut, das sind technische Sachen. Aber wie ich das so mitbekommen habe, reicht ja, wenn die Verwaltungspiraten den alleinigen Zugriff auf die Mitgliederdaten haben. Der Vertrauens- und der Admin-Pirat, die brauchen das ja dann auch nicht. Genau, und die sollen ja auch keinen haben. Das ist ja ganz wichtig für uns. Ja, insofern auf deine Frage vom Anfang, das würde jetzt also nur auf den Verwaltungspiraten und Verwaltungspiratvertreter ankommen. Okay, hieße ja, wir müssten unsere GO ändern. Das hieße wieder eine neue Kreismitgliederversammlung, Fragezeichen? Nicht notwendigerweise. Also die Sache ist, diese Geschäftsordnung hat ja den Charakter, dass hier, also A, habt ihr sowieso eine salvatorische Klausel, die ihr eigentlich gar nicht braucht, drin. Das heißt, wenn irgendwelche Punkte in dieser Geschäftsordnung nicht umsetzbar sind, dann gilt automatisch das, was Gesetzgebung und Satzung andernfalls hergeben würden. Insofern ist es im Grunde genommen nicht unbedingt notwendig. Und dem Vertreter ist ja im Grunde genommen auf ähnliche Art und Weise auch das Vertrauen ausgesprochen worden wie dem ersten Verwaltungspiraten. Okay, also können wir alles so lassen und wir müssen das kurz klären beim der nächsten Crew-Sitzung, ob wir damit leben können und müssen euch das nur mitteilen, korrekt? Ja, genau. Also ansonsten, wir gehen jetzt einfach erstmal davon aus, dass die beiden gleichberechtigt sind. Einer bist ja du, der Vertreter, und der Jürgen ist der andere. Und insofern ist das kein Thema. Was ich noch brauche, sind von der Doris, vom Igor und vom Markus, die Pressesprecher sind, die Kontaktdaten, damit ich die auch einpflegen kann auf der NRW-Seite, damit die halt auch bekannt sind und der Achim halt Anfragen notfalls auch an euch weiterleiten kann. Okay, kümmere ich mich drum. Genau. Aber ansonsten habe ich hier keinerlei Bedenken und Bauchschmerzen. Also das ist alles okay. Okay, das freut mich. Ja, das war's eigentlich schon von meiner Seite aus. Ja, dann noch einen schönen Abend. Das Gleiche. Tschüss. Tschüss. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen an den Vorstand? Dem scheint nicht so zu sein. Dann hätten wir jetzt nochmal den Punkt nächster Termin. Bitte nicht Donnerstag, sonst muss ich wieder so spät kommen. Ja, dann machen wir einfach wieder Mittwoch. Den 21. Ich enthalte mich. Was sagt Claudia? Ich bin nicht da. Erst wieder so ab 10, halb 11. Dann bin ich dagegen. 22.30 Uhr Beginn. Ja, ihr vergesst es. Seid ihr verrückt? Dann bin ich auch nicht da. Dann komm ich erst morgens um 4 nach Hause. Hey. Vorstandssitzung morgens um 4 ist auch gut. Also von mir aus jeden Tag außer Donnerstag, außer ihr wollt nochmal, dass ich so spät komme. Das ist mir dann wurscht so, dann selber schuld halt. Aber ich kann halt den nächsten Donnerstag wieder erst zu spät. Dann heißt es für Donnerstag Claudia oder Chrissy? Oder kann die Claudia an einem anderen Tag? Ich überlege gerade Samstag. Dafür? Da haben wir, glaube ich, schon Termin in der Woche. Also Samstags sind immer Mitgliederversammlungen. Da möchte ich eigentlich nicht auch noch danach eine am 24. und 25. November haben wir, glaube ich, noch einen anderen Termin, oder? Wüsste ich was? Da gehe ich doch nicht hin. Viel zu weit weg. Da können wir dann ein Real-Life-Treffen machen. Ja, das ist auch gerade. Machen wir eine Aussprache, oder? Stimmt, so eine Aussprache unter uns wäre dringend notwendig. Ja, also ich kann es mit euch auch echt nicht mehr ertragen. Ihr seid unerträglich. Womit habe ich das nur verdient? Überall diese Haare. Ich rufe, glaube ich, den Bundesvorstand an, weil das geht mit euch nicht mehr so weiter. Und was ihr auf den Mailinglisten schreibt und so, also ich kann das einfach nicht mehr lesen. Und das, also ihr kotzt mich halt an, ne? So. Wie du rufst den Bufo an, du musst den Spiegel anrufen. Chrissy, du kannst das nicht mehr lesen? Du wirst alt, dann brauchst du eine Brille. Ich beantrage den Wechsel in den Bufo. Chrissy wird gemobbt. Viel besser als ja. Okay, Spaß beiseite. Also ihr könnt, wenn ihr möchtet, das auch Donnerstag machen, aber ich komme dann halt spät. Also ich wäre nach wie vor für Mittwoch. Dann machen wir Mittwoch und Chrissy muss protokollieren. Darf ich lieber moderieren? Oder so. Kannst auch beides und machen. Und Ralf protokolliert dann. Chrissy will nur keinen Mecker von mir kriegen wegen dem Protokoll hinterher. Den krieg ich dann und ich leite den dann weiter an Chrissy, weil Chrissy ist ja schuld, weil sie will ja nicht protokollieren, sondern lieber moderieren. Und schon haben wir einen Grund für die Aussprache das Wochenende drauf. Perfekt. Alles klar. 21.11. 20.30 Uhr. Alle damit einverstanden? Ja. Ja. 21.30 Uhr? 20.30 Uhr. Gott sei Dank. Gut, dann käme jetzt der nicht öffentliche Teil. Ich würde gerne so 7 Minuten Pause haben. 7? Musst du dir einen Pilz zapfen? Das wäre auch eine Idee. Ja, 5 Minuten, 10 Minuten ist da irgendwie eine Scheißzahl. Der muss ja eine Zigarette flicken. Fünf fürs Rauchen, 2 fürs Pinkeln. Ja, dann lasst es uns tun. Machen wir wieder das mit dem Telefon oder hier? Telefon. Welche Telefonnummer? Die gleiche wie beim letzten Mal. Da war ich doch nicht da. Oh, verflixt. Ich schick sie dir gleich. Super, danke. Mir bitte dann auch nochmal. Ja, klar. Ich muss jetzt gerade mal schnell die Karte suchen. Okay. Dann tschüss, liebe Basis. Habt einen wunderbaren Abend. Lasst euch eine Badewanne ein. Nehmt euch ein Glas Champagner und ein gutes Buch. Vielleicht etwas mehr Schaum. Wenn ihr möchtet, fragt euren Partner oder eure Partnerin, ob sie euch die Füße massieren. Ein paar Weintrauben wären auch nicht schlecht. Wir lesen uns bald. Ich will auch wieder Basis sein. Oh, die Aufnahme läuft ja noch. Alles mitprotokolliert. Ja, die Sitzung ist ja noch nicht geschlossen. Ach so. Ja. So, jetzt wird der nicht öffentliche Teil, der öffentliche Teil wird jetzt beendet um 22.25 Uhr und wir treffen uns um 22.32 Uhr wieder in den nicht öffentlichen Teil. Christi, fahr doch mal zum... Der Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.